brauchst noch wärmer wirken und hier überhaupt nicht mehr klarkommen hier mit dem Atem. Schau mich mal an. Ich finde es geil, dass so viele Leute da sind. Finde ich ganz klasse. Macht mich allerdings auch ein bisschen aufgeregt und ich hoffe, dass ich eure Erwartungen nicht unterschätze, unterlaufe. Es wird einiges kommen, was wir hier so als, sagen wir mal, Grundsätzliches mit einführen müssen, um zu verstehen, was eigentlich die Arbeitsweise kritischer Psychologie ausmacht. Dazu gehört natürlich Begründungsdiskurs, Belegheitsdiskurs, funktionalhistorische Methode oder Verfahren. Es gehören auch Grundbegriffe dazu, wie vermittelnde Begriffe, gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit, individuelle Existenz. Was das heißt und bedeutet, wird hoffentlich klar werden. Dann geht es um Bedingungen und Bedeutungen und Begründungen. Ich wüsste allerdings ganz gerne, bevor wir einsteigen, von euch, nachdem ich mich vorgestellt habe, ob ihr schon bestimmtes Vorwissen habt, ob es hier viele Psychologinnen und Psychologen gibt, ob es Erzieher, Sozialarbeiter, Soziologen und sonst wie anderes Volk noch gibt, das wäre ganz spannend, weil so ein kleines Meinungsbild ist für mich wichtig, damit ich gucken kann, wie ich was erläutern muss oder aus welcher Richtung vielleicht Fragen kommen. So, Jochen Kaltbein ist mein Name, da steht er ganz klein. Ich habe hier am Institut, am Psychologischen, studiert und habe noch das Glück gehabt, dass ich unter recht guten Studienbedingungen bei Markert, Osterkamp, Ullmann, auch Klaus Holzkamp studieren konnte. Wir hatten einen breiten Mittelbau von wissenschaftlichen Mitarbeitern und wir haben ein ganz besonderes und geiles Tutoriensystem gehabt. Das war nämlich insofern geil, als dass die Studierenden in der Tradition Ciceros darauf zurückgegriffen haben, selbst zu bestimmen, was sie lernen und hören wollen, haben dann in sogenannten Stellenbesetzungskommissionen zusammengefragt, welche Sachen für sie wichtig sind, was sie machen wollen. Die waren halb paritätisch besetzt, Hälfte Studierende, andere Hälfte Lehrende. Und dann wurde vorgestellt, was geht und was nicht geht. Auf diese Weise konnte man hier sehr gut ein Grundstudium rumbringen. Im Hauptstudium gab es das dann leider nicht mehr. Dann gab es Kofferträger vom anderen Institut, die das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ich will die auch nicht abwerten, die Leute, aber die haben dann keine Tutorien in dem Sinne mehr gemacht, dass die Studierenden gesagt haben, wir wollen selber was hören. Das war eine Besonderheit des PIs, gehörte mit zu den Essentials zum Psychologischen Institut, das ja auch einzigartig in der Geschichte ein Konkurrenzinstitut hier in den 70er Jahren hatte, an seiner Seite, nämlich, dass er dem akademischen Mainstream zugewandte Institut für Psychologie. Das ist jetzt so ein bisschen so wie bei Das Leben des Brian, ne? Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront. Aber es gab ganz klar unterschiedliche Ausrichtungen. Einmal das Psychologische Institut einer linken, geisteswissenschaftlich-philosophisch orientierten Grundausrichtung und einmal eben eher den statistisch-experimentell-statistischen Mainstream. Der hat überlebt, aber das ist noch nicht tot. Und das finde ich gut. Deswegen, siebte Ferienuni, als ich das geschrieben habe, dachte ich mir, unglaublich. Moos hat ja darauf hingewiesen, 18 Jahre ist es her. Jetzt haben wir die siebte Ferienuni hier zusammengekriegt, nur weil ihr gekommen seid. Sonst nicht. So. 44 Jahre bin ich alt. Ich arbeite als Freelancer. Ich war lange Zeit bei einem Träger beschäftigt. In der Familien- und Jugendhilfe über Bezirksämter. Diese Anstellung habe ich aufgegeben, habe mich mit einer Kollegin zusammengetan. Und wir arbeiten jetzt sozusagen als Team, die Kollegin und ich, und machen Kriseninterventionen, Clearings, wie es neudeutsch so schön heißt, und aufsuchende Familientherapien. Das heißt, wenn ich Beispiele versuche zu bringen, dann kommen die aus diesem Bereich. Krisenintervention heißt, da ist immer Not am Mann. Denen steht das Wasser noch schon über der Nasenspitze und da gibt es ganz schwierige Sachen manchmal auch nicht, aber das gibt es. Und darauf werde ich mich auf jeden Fall beziehen. Was müsst ihr noch wissen? Ich versuche teilweise Dinge zu raffen. Teilweise finde ich es aber auch wichtig, dass man Originalzitate vielleicht mal anschauen kann. Was mir ganz besonders deutlich geworden ist, zum Beispiel das Material a priori. Kennt das alle innerhalb der kritischen Psychologie? Jetzt müsste was kommen. Kennt das jemand? Material a priori? Nein! Oh, gut. Also das ist teilweise schon hartes Brot, aber wir werden da gucken, dass wir drüber reden. Ja. hartes Brot, weil die Texte eben in den 80ern und 70ern Jahren noch so vernagelt und verkleistert waren, dass man einfach nicht schreibt, wenn man es einmal gelesen hat. Das kommt aber Stück für Stück. Ich wüsste gerne, gibt es hier Psychologen und Psychologinnen im Volk? Das ist die Mehrheit. Gibt es Sozialarbeiter? Gibt es aus der Soziologie Leute? Auch ein bisschen. Aus der Philosophie? Aus der Biologie? Fällt mir was anzubieten. Gibt es noch was auf Zuruf? Erziehungswissenschaften. Natürlich, selbstverständlich. Erziehungswissenschaften. Was haben wir noch? Medizin. Wow, willkommen. Das waren immer die am wichtigsten waren bei den Streiks, weil wenn diese Institute nicht mitgemacht haben, hatte man schlechte Karten. Wir haben am meisten Kapital sozusagen stillgelegt. Deswegen musste das immer schnell gehen. Ja, wir werden fahren. Jetzt machen wir weiter. So, ich ziehe das Pferd, zäume das Pferd von hinten auf. Guckt euch das an, das sind Beispiele aus der Praxis. Das erste hat mich erschüttert, das ist mir in 17 Jahren so ein bisschen nicht untergekommen. Ich habe es im Guten versucht, sagt die Mutter über ihre Tochter. Jetzt bin ich am Ende, weint. Bitte helfen Sie mir, dass ich mein Kind besser bestrafen kann. Alles drin. Eine Theorie drin, bestimmte Vorstellungen, Beziehungskonzept, ein Auftrag, den ich nicht annehmen kann, mit der Gefahr, dass sie mir abspringt. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Nee, noch nicht. Ich verstehe nicht, warum wir alle an der Therapie, war keine, war nur eine Beratung, teilnehmen sollen, wenn es Sammy Probleme macht. Sie ist aggressiv und braucht Therapie. Wenn sie nicht spurt, muss sie gehen. Wir haben schon alles versucht, sogar einen Therapieplatz für Sammy gefunden, aber sie hat es nach unserem ersten Gespräch mit dem Therapeuten ja nicht mehr nötig, hinzugehen. Wer hat mit dem Therapeuten gesprochen? Der Vater und seine Lebenspartnerin. Sammy auch? Nee. Da ist sie nicht mehr hingegangen. Ihr interessiert euch doch gar nicht für mich. Ihr versteht überhaupt nicht, mich überhaupt nicht. Und knallt die Tür. Jetzt könnten wir fragen, das sind ja psychologische Problemstellungen, ne? Könnte man meinen. Es ist eine Erziehung drin, es ist eine Vorstellung von, wie Beziehungen organisiert werden sollen, wie es zu laufen hat drin. Es ist eine Vorstellung drin, dass man Menschen reparieren lassen kann, indem man sie entsprechenden Einrichtungen zuführt oder mit Experten, was dann nicht funktioniert, weil die Menschen, die das nicht wollen, Widerstand leisten und abbrechen. Dann gibt es hier eine Aussage, ihr interessiert euch nicht, dass die Verständigung abgebrochen ist, dass es ein gegenseitiges, reziprokes Verschränken von Perspektiven und Gründen und Austausch nicht mehr gibt. Und dann geht man aus dem Kontakt. Man bricht die intersubjektive Verständigung ab. Dann geht nichts mehr. Das sind Ausgangssituationen, ganz klassisch für meine Arbeit. Kritische Psychologie geht auf eine bestimmte Weise damit um. Kommt gleich. Jetzt gucken wir uns erst an, was man eigentlich von der traditionellen Psychologie erwarten könnte. Sammy heißt bei Hans Westmeier, einem international anerkannten behavioristischen Konstruktivisten, schwieriges Wort, der hier an der FU lehrt oder gelehrt hat. Ich weiß nicht, ist er schon emeritiert? Ist noch da. Weil ich weiß, Dudes Freund von Bandura. Kann man rauskriegen aus der Vielfalt der Paradigmen in der Psychologie, wie der nomologische, akademische Mainstream, die experimentell-statistische Psychologie damit umgehen würde. Wie gesagt, Sammy heißt hier Peter. Peter ist auch häufig aggressiv und da muss erklärt werden, warum ist das eigentlich so? Die Zuwendung von Peters Mutter ist ein positiver Verstärker für ihn und es ist zu beobachten, dass auf sein aggressives Verhalten Reaktionskontingent sofort Aufmerksamkeit folgt. Das lässt sich mit einem Gesetz erklären, so Westmeier. Ja. Wenn auf die Ausführung eines Verhaltens ein positiver Verstärker dargeboten wird, dann steigt die Reaktionsrate dieses Verhaltens. Ist euch wahrscheinlich allen geläufig als behavioristische Theorie, oder? Ja. Der Punkt ist jetzt der, dass das nur ein Paradigma in der Psychologie ausmacht. Es gibt noch 5 weitere. Und man könnte das je nach Schule oder nach Paradigma könnte man das jetzt ordnen und anschauen. Psychoanalytisch würde man das anders anschauen als Adoleszenzkonflikt und die Stellung zum Beispiel zu Geschwister, als Ablöseproblematik bzw. Problematik innerhalb der Triade. Man könnte das systemisch betrachten und gucken, was da jetzt aus dem Gleichgewicht geraten ist, um systemtheoretisch zu schauen, mit welchen Impulsen kann man da was machen. Man könnte das mit der humanistischen Theorie versuchen und zu gucken, wie das selbst gestärkt werden kann, sowohl von der Mutter als auch vom Vater, als auch von Sammy, hier Peter. Man könnte das auf verschiedensten Arten und Weisen tun. Wichtig daran ist, dass diese Art und Weise eine ist, die auf eine bestimmte Verknüpfung von Bedingungen und Verhalten setzt. Das ist das, was Morus gerade angesprochen hatte. Diese Argumentation kommt ja aus dem Mainstream, die nomologisch verfährt, also mit Gesetze sucht für menschliches Verhalten unter Bedingungen. Und hierbei ist jetzt zum Beispiel die Frage, was Peter eigentlich dazu sagt. Welchen Standpunkt nimmt Peter hier ein? Könnt ihr einen erkennen? Wird Peter gefragt? Peter dabei? Irgendwie ist er dabei, ne? Aber er wird nicht gefragt. Welche Erfahrungen macht Peter denn? Ihr müsst mir ein bisschen helfen, ich kann das, sonst wird das so Schulmeister, das will ich nicht. Nicht einfach reinrufen, einfach sagen. Er meint, dass sich diejenigen ja gar nicht für ihn wirklich interessieren. Also er hat offenbar die Erfahrung, dass sein Standpunkt oder seine Perspektive auf die Situation nicht aufgenommen wird. Das war Sammy, genau. Sieht sicher aus. Und Peter ist aggressiv, das wissen wir, was andere über ihn sagen, ne? Genau. Was wissen wir noch? Wissen wir, wie Peter seine Mutter erfährt? Wissen wir, warum Peter aggressiv wird? In welcher Situation? Wissen wir, welchen Zweck das haben soll, dass Peter so verfährt oder nicht? Können wir mit ihm diese Erfahrung teilen, wenn wir so vorgehen? Wie können wir die in dem Zusammenhang versprachlichen? Gute Frage, ne? Ich würde behaupten, dass wir das nicht können. Wir können das nicht, weil hier ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen Bedingungen und Verhalten und zwischen diesem Zusammenhang soll ein Determinationsverhältnis vorliegen. Das heißt, das Verhalten von Peter ist in diesem Sinne gelernt und wird bedingt durch die Zuwendung der Mutter, die seine aggressiven Impulse verschärft. Wir haben bestimmte Reize, die Zuwendung, das kann auch ein innerer Reiz sein, die Aggression. Und wir haben ein bestimmtes Verhalten darauf, was wiederum einen Reiz darstellt für den Peter. Und dann zeigt er das Verhalten öfter. Und das hat er gelernt, jetzt müsste er umlernen. Mit welchem Verfahren würde das funktionieren, wenn wir in dem Paradigma bleiben? Mit diesem. Das wollen wir nicht erläutern weiter, ich will es nur zeigen. Auch in diesem Bereich hier, sind Verhaltenstherapeuten unter euch? Ja? Die müssen das wissen, das ist ein zentrales Ding für Berichte an den Gutachter zur Verlängerung von Verfahren, zur Begründung von bestimmten Therapieanträgen. Wir müssen in diesem Reizreaktionsmodell, was anderes ist es eigentlich nicht, nur eine Erweiterung, Stimulus, Organismus, Reaktion, Kontingenz und Konsequenz, das ist so komisch angeordnet, weil es im Englischen anders heißt, mit den Buchstaben vorne, müssen wir so umgehen. Das ist im Prinzip eine Ableitung, wenn man so will, aus diesem nomologischen Gesetz, eine Form von Handlungswissen in Form einer Technik. Diese Technik wird angewandt, um mit konkreten Menschen in therapeutischen und Beratungssituationen klarzukommen und um deren Verhalten von diesem Standpunkt aus zu analysieren. Dieser Standpunkt ist keiner, der die Erfahrung von Peter zum Ausgangspunkt und zur Grundlage der Betrachtung macht, sondern ich würde behaupten, das ist ein Außenstandpunkt. Das lässt sich leicht behaupten, weil 100.000 Leute da schon drüber geschrieben haben. Das ist also kein Standpunkt von Peter und auch nicht der Standpunkt von dem Untersucher, sondern es ist der Standpunkt dieser Verfahren, von denen Morus gerade sagte, wer sie entwickelt hat. Das ist der Außenstandpunkt. Wenn ich versuche, in diesem Rahmen die Erfahrungen zu analysieren, zur Sprache zu bringen, bin ich immer in einem Reizreaktionsmodell. Hallo? So, da haben wir sie nochmal. Wie geht jetzt kritische Psychologie damit um? Wollen alle wissen, ne? Nicht vom Außenstandpunkt anscheinend. Und auch nicht mit einem zugrunde gelegten Reizreaktionsmodell, das einen bedingten Menschen konstruiert, der er nicht ist. Wir haben hier ein Problem, ich will euch nicht weiter verwirren, aber das sind Aussagen und ich habe das ein bisschen zusammengefasst von Klaus Holzkamp. Ich würde behaupten, dass man diese Fragen stellen kann, wenn man verstanden hat, dass ich Erfahrung nur adäquat analysieren kann vom Standpunkt des erfahrenen Subjekts. Derjenige, der das erfährt, der muss zur Sprache kommen. Und dessen Handlungs- und Erlebensweisen, die sind wichtig. Wenn ich die aus dem Blick verliere, komme ich nicht weiter. Dafür brauche ich aber noch keine kritisch-psychologischen Analogien. Um sozusagen den Standpunkt des Subjekts einzunehmen und dessen Erfahrung zu analysieren, bedarf es noch nicht der kritischen Psychologie. Das macht die Psychoanalyse auch. Und das machen humanistische Ansätze und systemische auch. Trotzdem kommen wir hier zu einer bestimmten Sichtweise auf diese Problematik von Sammy, erinnert euch. Ja? Und zwar sagt er, liegen hier bestimmte kurzschlüssige Begründungsfiguren vor. Helfen Sie mir, mein Kind besser zu bestrafen. Wieso soll ich mitmachen, wenn hier das Problem ist? Könnt mich mal. Ne? So sagt der Vater. Die Notlage wird versucht unmittelbar zu bewältigen, ohne dass eine Erweiterung der Verfügungsmöglichkeiten angestrebt wird. Verfügungsmöglichkeiten, ja doch, Verfügung ist schon eine kritische psychologische Kategorie. Aber beschreibend geht es noch so. Die Gründe und die Voraussetzungen für das Handeln anderer bleiben bei den unmittelbaren Lösungsversuchen unberücksichtigt. Das geht dem Peter so und das geht gerade auch der Sammy so. Probleme bleiben ungelöst, verschärfen sich. Verschärft sich auch, Sammy geht nicht mehr zur Schule, verletzt sich selbst. Fühlt sich immer noch unverstanden. Es kommt zu bestimmten Standpunktzentrierungen. Die Verkürzung des Subjektstandpunkts um seine intersubjektive Dimension. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass eigene Gründe anerkannt werden, vornehmlich von Papa und Mama. Von Sammy haben wir noch keine erfahren, weil die schweigt. Das ist die Form von Widerstand. Die Gründe anderer aber, also die von Sammy zum Beispiel, die werden übersehen. Das ist eine typische Ausgangslage. Stattdessen wird versucht, direkt Kontrolle über andere zu gewinnen. Diese Kontrollversuche erzeugen wieder Widerstand. Dieser Widerstand durchkreuzt meine Interessen. Und bleibt mir unverständlich. So verschärfe ich eigentlich das, was ich lösen will. Ey. Ey. Prämissen. Gedanklich wird die Lebensverhältnisse als Prämissen suspendiert, ausgesetzt. Aufgrund derer, die anderen von ihrem Standpunkt gute Gründe haben, so zu handeln. Über die Gründe haben wir noch nichts erfahren. Ne? Handlungen laufen meinen Interessen zuwider, das ist im Prinzip nochmal eine Wiederholung, aber jetzt kommt eine bestimmte zentrale Figur innerhalb der kritischen Psychologie, Vereigenschaftung, Personalisierung. Schon mal gehört? Das passiert. Wenn ich mir die Handlungen nicht erklären kann und die Gründe nicht kenne, beziehungsweise die Lebensumstände als Prämissen, in denen ich handle, unter denen ich handle, versuche ich ja trotzdem zu erklären und zu interpretieren, warum das so ist. Und das Erste, was einem ideologisch dabei nahegelegt ist, ist zu sagen, das erklärt aus den Eigenschaften dieses Menschen heraus. Ich frage nicht nach seinen Gründen, sondern ich mache mir einen Reim auf seine Eigenschaften. Wenn mir das zum Problem wird, problematisiere ich diesen Menschen, nicht seine Erfahrungen. Das ist die Kurzform von Personalisierung. Anstatt sich der Probleme anderer anzunehmen, mache ich die anderen zum Problem. Ja? Haben wir das? Anstatt die Probleme der Menschen zu betrachten und zu analysieren, mache ich sie zum Problem und versuche, deren Verhalten zu erklären. Das ist zirkulär, weil ich die Handlung aus sich selbst heraus erkläre. Das bleibt über. Druckausübung, Gewalt, Manipulation, Ausgrenzung, der übliche Scheiß. Wie können wir es jetzt anders machen? Wenn Holzkamp sagt, guckt euch das mal an, so sieht es aus, dann müsste es ja vielleicht auch innerhalb der subjektwissenschaftlichen Psychologie einen anderen Weg geben. Also wie können diese Begründungsfiguren, diese Schwierigkeiten und die Bedrohungsabwehr, die da drin liegt, das Problem nicht an mich heranzulassen als Mutter oder als Vater, der sagt, wie ist das Problem, warum soll ich nicht machen, warum soll ich mir das überhaupt anziehen, diesen Schuh? Wie kann man dieser Abwehr, also fast als Abwehr, wie kann man das betrachten, sodass es aufschlüsselbar wird und überwindbar dadurch? Holzkamp sagt, überwindbar wird das in dem Maße, wie wir mit den Betroffenen im Forschungsprozess diese Selbstbehinderungsfiguren theoretisch auf den Punkt bringen. Was ich da tue, inklusive meiner verkürzten Sichtweisen, meiner Vereigenschaftungen von Handlungen, meines Zorns, meiner Wut darüber, was da eigentlich passiert, das versuchen wir auch theoretisch auf einen Begriff zu kommen. Wir haben schon eine Theorie von der Mutter gehört. Das ist nämlich der Zusammenhang, dass gute Bestrafung zu angepasstem und erwünschtem Verhalten des Kindes führt. Das ist eine Theorie, die davon ausgeht, Bestrafung führt zu bestimmtem Verhalten. Entgegengesetzte Theorie wäre, Belohnung führt zu einem bestimmten Verhalten. Ja, was denken Sie? Könnte das eine oder das andere sein? Ne? Je nachdem, welche Prämissen folgen, beziehungsweise im nomologischen Paradigma, welche Reize und welche Lernerfahrungen das Subjekt hat. Wir gehen so rum vor in der kritischen Psychologie und sagen, das muss geschehen, im Forschungsprozess bringen wir das auf den Begriff und das eröffnet dann eine Perspektive, um dieses Dilemma zu lösen, dieses sich selbst immer wieder herstellende Problem zu überwinden. Nur indem wir das gemeinsam hinkriegen und unsere Perspektiven darauf verschränken, die Begründungsmuster benennen in Bezug auf die Lebensverhältnisse und dann wird eine Perspektive sichtbar, die man versuchen kann umzusetzen. Ohne Umsetzung funktioniert nichts, so wie hier. Wenn ich das nicht unmittelbar versuche, aus Eigenschaften heraus erkläre, sondern die Handlungen in ihrer Begründetheit erfasse, dann kann ich sie auch kapieren, vorher nicht. Das ist zugegebenerweise ein Ideal. Es funktioniert natürlich nicht immer. Aber der Weg ist gut beschrieben. Wenn ich das kann, brauche ich die verschiedenen oder die Interessen, die meinen zuwiderlaufen, nicht mehr aus der Person heraus als Böswilligkeit erklären, sondern ich kann versuchen, das als einen begründeten Lebensvollzug zu kapieren. Wenn mir das verständlich wird und ich das berücksichtigen kann, dann kann ich das in meiner Lebenspraxis mit diesen Menschen zusammen berücksichtigen. Das heißt, ich muss nicht mehr auf seine Kosten etwas durchsetzen, ihn bestrafen, noch härter, noch stärker, noch mehr entziehen. Kein Computer mehr, kein Taschengeld, keine Ausgangszeit, funktioniert das nicht. Wenn das aber eingesehen wird und man das kooperativ lösen kann und die Praxis umgestaltet, dann werden diese Begründungsfiguren dysfunktional. So, das ist hartes Brot, das bringt es auf den Punkt. Beste Stelle innerhalb der kritischen Psychologie, Markers Methodenbuch, Seite 229. Soll ich es vorlaufen oder wieder selbst? Für das Individuum existiert seine Lebenswelt als Inbegriff sachlich-sozialer Weltgegebenheiten, die in ihren darin enthaltenen Bedeutungszusammenhängen Handlungsmöglichkeiten repräsentieren. Haben wir das? Diese Handlungsmöglichkeiten werden dann für mich zu Prämissen, wenn ich im Zuge gehender Lebensproblematiken aus subjektiven Lösungsnotwendigkeiten heraus Handlungsintentionen entwickeln muss. Wasser steht mir bis zum Hals, ich muss was tun. Das ertrinke ich. Prämissen sind demgemäß als unter dem Leitgesichtspunkt meiner Lebensinteressen und Verfügungsnotwendigkeiten konkretisierte Handlungsmöglichkeiten zu verstehen. Sind also nicht alle Bedeutungen Prämissen, sondern nur diejenigen, die ich zur Durchsetzung meines Interesses brauche. Das heißt, da steckt ein aktiver Akt drin. Das Subjekt muss sich in Ansehung seiner Interessen auf bestimmte Möglichkeiten beziehen, zum Beispiel zur Ferienuni zu gehen und dafür was anderes sausen zu lassen. Oder gerade nicht zur Ferienuni zu gehen, weil das so ein scholastischer Verein ist. Prämissen sind demgemäß als unter dem Leitgesichtspunkt meiner Lebensinteressen und Verfügungsnotwendigkeiten konkretisierte Handlungsmöglichkeiten zu verstehen. Von diesen konkreten Lebensinteressen aus kann ich mich zu den gegebenen Bedeutungskonstellationen verhalten. Was sind Bedeutungskonstellationen? Sachlich-soziale Arrangements. Das hier ist eine Uni, ist eine Bedeutungskonstellation. Familie aber auch, Beruf, Arbeitsstelle. Bedeutungskonstellation kann auch eine Partnerschaft. Inbegriff von Lebenswelt. Ja? So, in Ansehung dieser Bedeutungskonstellation verhalten und entscheiden, inwieweit ich unter den gegebenen Konstellationen, oder nur in deren Veränderung meinen Interessen gemäß handeln kann. Davon hängt also ab, was an den gegebenen Bedeutungskonstellationen ich in welcher Weise zu Prämissen meines Handelns mache. Prämissen sind, nochmal, also nicht bloß Aspekte von Bedeutungskonstellationen, sondern in der Aktualgenese von Interessen begründet, aus diesen herausgegeben. In der Aktualgenese. Soll heißen, wenn ich morgens aufwache, noch vor dem Zähneputzen und versuche mir klar zu werden, wie meine Prämissenlage den Tag oder so ist, dürfte mir das schon erfahren. Wenn ich aber mir zur Regel gemacht habe, ich gehe jeden Morgen vor dem Zähneputzen laufen und ich kann das nicht, weil ich so einen dermaßen Muskelkater habe, dann stimmt das nicht. Dann geht es mir nicht gut. Blödes Beispiel. Wenn ich Druck kriege von meinem Chef, weil der sagt, der Bericht ist schon wieder zu spät, kann ich versuchen zu kuschen und zu sagen, ja, es gab dafür bestimmte Gründe oder eben nicht. Oder ich kann sagen, es gibt dafür bestimmte Gründe, die machen das nachvollziehbar. Dann müsste der sagen, ja, kann ich verstehen, aber nächstes Mal bitte früher. Oder er sagt es mir, scheißegal. Wenn der sagt, scheißegal, raus aus dem Diskurs. Das nennt man dann Machtausübung. Deswegen ist die Frage, unter den gegebenen Konstellationen oder nur in deren Veränderung? Prämissengründe-Zusammenhang, Subjekt-Objekt-Verhältnis. Indem der Mensch sich handelnd auf Bedeutung, auf Schreiben, auf Lesen, Zuhören bestimmter Texte, auf etwas, was ihn interessiert, bezieht, stellt er einen Zusammenhang zur Welt dar, so wie er sie erfährt, von seinem Standpunkt aus. Damit wird mit dem Handlungszusammenhang auch ein Subjekt-Objekt-Verhältnis hergestellt. Deswegen steht das da oben drin. Ja, jetzt schaltet sich dann der Computer ab. Gut. Dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis soll heißen, dass ich eine bestimmte dass darin eine bestimmte Dialektik gefasst ist. Die in dem. Ja. Ganz kurz, weil ich hänge akut fest bei dem Vorlesen, was du gerade gemacht hast. Ja. Hast du über diese Markierung des Personalpronoms ich, mich, meiner jemals hinweggelesen? Und ich denke, das hat eine Bedeutung. Also ja. Stimmt. Natürlich. Das hat ganz konkret die Bedeutung, dass es nicht nur, für dich so ist, sondern auch für alle anderen. So allgemein ist es gefasst. Deswegen in der verallgemeinerten Form heißt es dann je ich. Ja? Okay. Jeder und jeder. Okay. Ja, das hat ja, sonst wird das ja nur für Morus gelten, der hat es ja geschrieben. Das wäre auch cool. Für mich gilt der Subjekt-Objekt zu sein, indem ich in der Aktualgenese meiner Interessen. Das wäre cool, ja. Also wir kommen noch dazu, warum, also das erstmal wollte ich sagen, ist ein Herzstück. Der Zusammenhang zwischen Bedingungen, die Handlungsmöglichkeiten und Bedeutung repräsentieren. Auf die bezieht sich das Subjekt nicht frei flottierend oder beliebig, sondern am Maßstab seiner Lebensinteressen. Langfristige wie kurzfristige, wie spontane. Ich hätte jetzt zum Beispiel unheimlich Bock, eine zu rauchen, aber mache ich nicht. Kann mich dazu bewusst behalten. Guck mich nicht so kritisch an, nur weil du Mediziner bist. So. Diesen Zusammenhang von Bedingungen, Bedeutung, Begründung finden wir hier drin nicht. Der Begriff der Bedeutung ist im Bedingtheitsdiskurs oder im experimentell-statistischen Verfahren der Psychologie ersetzt durch die Kategorie des Reizes. Die haben keine Bedeutung. In dem Fall haben nur Reize. Wobei dieses sehr starre Schema von außen Reize, da passiert was in der Blackbox, es kommt dabei ein Verhalten raus, aufgeweicht ist. Die nehmen ja mittlerweile auch Reize innerhalb des Individuums. Ja, soziale, gelernte, biologische, Alpha, Beta, Gamma, Variablen. Aber es bleiben Reize. Und diese Reize bedingen das Verhalten. Es gibt in diesem Ansatz auch kein Handeln. Es gibt in diesem Ansatz Verhalten. Und das ist ausgelöst durch etwas. Das Subjekt ist also nicht aktiver Ursprung von Handlungen, sondern, wenn man so will, Spielball von inneren und äußeren Reizen, die sein Handeln bedienen. Ist mir jetzt bei der Vorbereitung eigentlich erst nochmal richtig klar geworden, was das bedeutet, wenn man den Bedienungsdiskurs so fasst, in Bezug auf Erfahrung, um Erfahrung auszutauschen. Eigentlich würde das nach dem Modell gar nicht gehen. Die Ursache ist, wenn ich sage, ich habe die und die Erfahrung im Urlaub gemacht und du dann darauf was erwiderst, indem du darauf Bezug nimmst, dann wäre das im Ursache-Wirkungsschema schon gar nicht mehr drin. Bin ich gerade abgehoben? Okay. Der Bedingtheitsdiskurs. Die traditionelle Psychologie in ihrem experimentell-statistischen Mainstream basiert auf der Voraussetzung, in ihr würden Aussagen über kontingente, also sowohl kausale als auch empirisch offene, prüfbare Zusammenhänge zwischen Bedingungen und Ereignissen formuliert, also zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen. Die kann man also rationalisieren und dann experimentell analysieren. Sie unterstellt für sich einen Bedingtheitsdiskurs als psychologische Wissenschaftssprache. Es geht darin um neutrale Kausalbeziehungen im Modus dritter Person. Gründe sind darin nicht auszuführen. Dritte Person, Außenstandpunkt, ist vielleicht nicht dasselbe, aber benachbar. Dritte Person heißt, dass ich selbst in der Art und Weise, wie ich meine Welt, Gesellschaftsausschnitte erfahre, meine Beziehung nicht direkt zur Sprache kommen kann. Das ist subjektivistisch, diesem Ansatz nach, und nicht objektivierbar. Wenn ich das nicht so objektivieren kann, habe ich ein Problem. Das heißt, ich kann vom Standpunkt des Subjekts, das mir über seine Erfahrungen berichtet, keine wissenschaftlichen Aussagen. Das wäre unwissenschaftlich. Was wir brauchen, ist das Subjektive zu objektifizieren, indem wir es dem Variablen-Schema unterwerfen. Dann sind wir die Erfahrungen. Versucht mal, die letzte Erfahrung, die ihr gemacht habt, im Reizreaktionsschema zu spalten, zu fassen. Vielleicht gelingt das auch mal. Aber würdet ihr sagen, ihr habt daran einen Anteil? Habt ihr irgendwas bewusst entschieden, dass ihr das so oder anders machen wollt? Ist auf der scheiß kalten Nordsee irgendwann rausgegangen seid, weil nicht zu kalt war, sondern keinen Bock mehr hatte. Geht's? Das ist hiermit gemeint. Die Reziprozität, der Beziehungscharakter zwischenmenschlichen Umgangs kann im Bedingtheitsdiskurs nicht versprachlicht werden. Hier kann immer nur einseitig von der Wirkung einer Ursache oder von der Ursache einer Wirkung die Rede sein. Aussagen über Ursachen bzw. Wirkungen sind grundsätzlich nicht wechselseitig erwiderbar. Eine erwiderungsfähige Anrede und ein Verharren im Bedingtheitsdiskurs ist eigentlich nicht gleichzeitig möglich. Jetzt ist es ja so, dass diese Idee von Reizreaktion keine psychologische ist. Die ist ja von den Psychologen, so wie Moos in seinem Vortrag dargestellt hat, nur aufgegriffen worden. Das ist ja ein leihwissenschaftlicher Bezug auf die Physik, möglicherweise um der eigenen Disziplin noch den Anschein von Professionalität zu geben oder von besonders erfolgreichen anderen Disziplinen zu profitieren und sich in deren Lichte zu profilieren, wie zum Beispiel mit der Informatik oder ganz neu der neurophysiologische und psychologische Ansatz. Ganz en vogue. Kontingente, kausale. Angenommen diese, was hier gesagt wird, die Voraussetzung, es würden Aussagen über kontingente Zusammenhänge formuliert, über Bedingungen und Ereignisse, die kausal verknüpft sind, zufällig sind. Angenommen, das stimmt nicht, was denn dann? Der Holzknapp argumentiert ja, was bei euch Reize sind, sind bei uns Bedingungen Bedeutung. Und die sind hergestellt, kommen wir gleich noch zu. Und was bei euch das Verhalten ist, also die Reaktion, das sind bei uns Handlungen. Aber die sind bei uns nicht bedingt, sondern die sind bei uns begründet. Und zwar in den Interessen und Lebensbedingungen der Menschen. Wenn dem so ist und der Holzkamp recht haben sollte, dann stimmt das mit der kausalen Verknüpfung nicht. Dann wird gar nicht geprüft, ob bestimmte Reize auf einen Organismus wirken, dadurch ein bestimmtes Verhalten bedingen, sondern eigentlich tut diese Wissenschaft nur so, als ob. Eigentlich handelt es sich darunter nämlich wirklich um Begründungszusammenhänge. auch eine Versuchsperson im Experiment entscheidet ja, ob sie beim Experiment mitmacht oder nicht. Wenn sie entscheidet, nein, mache ich nicht mit, was passiert dann, wenn das Experiment scheitert? Bin ich raus, bin ich überrechnet. Ne? Es gibt sogar einen Begriff dafür, instruktionswidriges Verhalten. Vielleicht müssen VP in deine Auszeit nehmen, sich besinnen. Auf jeden Fall, wenn dem so ist, dass es gar nicht kausale, sondern eigentlich implikative Figuren sind, dann wäre auch der Prüfbezug dahin. So, jetzt Begründungsdiskurs. Was wird darin nicht gemacht? Es werden keine philosophischen, anthropologischen, zeitdiagnostischen Aussagen gemacht. Vielmehr handelt es sich nach Holzkamp um eine psychologische Metatheorie, die im Kontext der Psychologie rezipiert werden muss. Da haben wir es nochmal zusammengefasst. Subjekte können sich über eigene wie Handlungen anderer nur dann verständigen, wenn sie diese Handlungen als in ihren eigenen Lebensinteressen begründet und in diesem Sinne vernünftig betrachten. Wenn es meinem Interesse entspricht, ist es vernünftig, dass ich so vorgehe. Oder gut, richtig. Ja? Die konkreten Lebensumstände, auf die sie sich denkend, fühlend, handelnd beziehen, fungieren dabei für sie als mögliche Prämissen der Begründetheit ihrer Handlung. Kennt ihr den Lebensführungstext von Holzkamp aus dem FKP 36? Kennt keiner. Ja? Lotte zählt nicht, die kennt alles. Das sind nur mal. Dann, so. Ich will das nur ganz kurz nennen, weil das innerhalb der kritischen Psychologie eine Kontroverse darum gibt. Der Lebensführungstext von Holzkamp in dem FKP Forum Kritische Psychologie 36 heißt das. Das ist sozusagen die Haus- und Hofzeitschrift der kritischen Psychologinnen und Psychologen. 36 ist die Nummer, wo Texte aus dem Nachlass von Klaus Holzkamp erschienen sind. In diesem Nachlasstext, der ziemlich lang ist, ich glaube so 120 Seiten, versucht er den Begründungsdiskurs anders zu begründen als zuvor in der Grundlegung der Psychologie. Da versucht er nämlich einfach zu beschreiben als demografische Umschreibung, wie kann ich belegen und argumentieren, dass der Begründungsdiskurs die adäquate Wissenschaftssprache ist. In der GDP, also in der Grundlegung der Psychologie, ist er anders vorgegangen. Da hat er diesen Weg gewählt und hat gesagt, Kategorien, also psychologische Grundbegriffe, sind unserer Definition nach jene in psychologischen Theorien enthaltenen Grundbegriffe, von denen der Grad und die Art des Gegenstandsbezugs der Theorien abhängt. Durch welche also bestimmt ist, welche Ausschnitte oder Aspekte der Realität überhaupt thematisierbar sind. Helfen Sie mir, mein Kind besser zu bestrafen, hat eine bestimmte Vorstellung von Erziehung und wie man darauf einwirkt. Erziehung wäre eine solche eine Kategorie, wäre ein solcher Begriff. Diese Kategorien, um zu denen zu kommen, die sind nämlich den theoretischen Zusammenhangsannahmen und dem Empiriebezug vorgeordnet. Die sollen ja strukturieren, was ich sehen kann. Und deswegen sagt er, kann ich die aus der Anschauung eigentlich nicht gewinnen. Weil dann, wenn ich sie einfach definiere, entgehen mir vielleicht wichtige Aspekte des Gegenstandes. So rum kann ich also nicht zu Grundbegriffen kommen. Das muss ich anders machen. Das habe ich gerade schon erläutert. Hier ist es nochmal, Reiz. Wenn ich das versuche zu überprüfen, ob ein Verhalten sich häufiger zeigt, wenn ich es belohne, also wenn bestimmte Verstärkerreize angeboten werden und dabei ein erwünschtes Reaktionsverhalten rauskommt, dann überprüfe ich die Theorie, ob die zutrifft oder nicht, aber nicht die Begriffe, mit denen ich arbeite. Reizreaktion wird bei dem Prüfbezug nicht mit geprüft. Ist durch Prüfung auch gar nicht erreichbar, diese Ebene, weil methodische Fragen generell mit begrifflichen überfordert sind. Ich komme mit solchen Methoden, wie wir sie haben, experimentell, statistisch oder auch mit qualitativen Methoden, nicht zu Grundbegriffen, die gegenstandsadäquate Angemessenheit für sich behaupten können. Die sind immer nur ein bisschen anders. Aber ich weiß nicht, ob spezifische, relevante Aspekte des Gegenstandes mir entgangen sind. Das ist ein Problem bei der Begriffsbildung. Das ist insofern noch ein Riesenproblem, weil es dazu keine Verfahren innerhalb der Psychologie gab. Hallo. Ja, ich danke euch, der Vortrag ist zu Ende. Ich möchte gerne noch ein bisschen, nein, es kommt noch was. Das war der Weg. Worüber wir bisher gesprochen haben, war Aktualempirie. Arbeiten im Hier und Jetzt. Auch Dinge, die man hören, beobachten kann, das ist Hier und Jetzt, Aktualempirie. Begriffe, sagt Wolfgang, sind im aktuellen Gebiet nicht zu kriegen. Kann man keinen Staat mehr machen. Dafür brauchen wir eine andere Empirie-Ebene. Und das ist die der historischen Empirie. Die ist schon deshalb wichtig, weil aus den Verfahren, so wie sie angewendet werden und den Methoden, keine inhaltlichen Relevanzkriterien zu gewinnen sind. Andererseits ist es auch nicht möglich, die Reduktionen, die in diesen Beobachtungs- und Messmethoden drinstecken, einfach wieder zu reduzieren. Weil dann landet man wo? Bei dem, was man sowieso schon weiß. Bei den Alltagsbegriffen, den Vorbegriffen. Also bei den Alltagsthemen. Stattdessen machen wir das Ganze neu auf. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der vollen Packung euch noch geben wollt. Funktional-historisches Verfahren in historischer Empirie. Aber hat ja noch keiner gehört. Müssen wir machen, ne? Die naturgeschichtliche Herausbildung des Psychischen bis zur Menschwerdung, das ist der Gegenstand des funktional-historischen Verfahrens. Also sozusagen der Evolution bis zum Menschen. Und wenn der Mensch dann da und nachgewiesen ist, dann ist mit Evolution zwar nicht Schluss, aber die spielt keine Rolle mehr. Ziel war es, den psychischen Besonderheiten der menschlichen Gattung begrifflich gerecht zu werden. Zentral untersucht wurden zum Beispiel die humanspezifischen Fähigkeiten, die im Tier-Mensch-Übergangsfeld entstanden sind und die gesellschaftliche Lebensweise der menschlichen Art ermöglichten. Ziel und Zweck war es, zu gucken, ob Gesellschaft und menschliche Natur tatsächlich einen Gegensatz bilden oder ob es vielleicht gar kein Gegensatz ist. Wichtig war, dass die vorgegangen sind, die haben immer einen Umweltpol und einen Organismuspol angeschaut und haben dabei geguckt, wenn sich die Umwelt verändert, was verändert sich in dem Organismuspol und umgekehrt, wenn der Organismuspol sich in der Organisation verändert, war das ein Vorteil für die gegebenen Bedingungen, möglicherweise bessere Anpassung. Das hat die Überlebensfähigkeit der Art erhöht. Verständlich? Kennt ihr noch alle aus dem Evolutionsunterricht, ne? Bestimmte Lebensbedingungen also haben die Entwicklung per Mutation beeinflusst und neue, andere psychische Fähigkeiten funktional werden lassen, weil sie einen Selektionsvorteil darstellen. So, die Idee von Holzkamp und Konsorten war dann, in einem Riesenkolloquium über 10 Jahre, glaube ich, haben die das noch länger geforscht, zu sagen, wir differenzieren diese psychischen Erscheinungen und zwar nach phylogenetisch früheren, dem dann das begrifflich Allgemeinere zugesprochen wurde, zugeordnet wurde, so eine Isomorphie, eine Entsprechung. Und das Besondere bekommt auch sozusagen spezifischere Begriffe. Sensibilität, Weisbarkeit haben wir mit Einzelnen, glaube ich, gemeinsam. Ne? Die stimmen dahin, wo nicht ist, weil wir uns mit Gradienten orientieren. Du weißt das besser, Stefan, weißt du das? Ja, Einzelner. Ja, Einzelner. Laufen können nicht alle Fächer. Bibeli, zweibeiniger Gang, haben wir schon sehr viel weniger Viecher gemeinsam. Die haben auch schon Sozialverhalten. Aber die haben was Entscheidendes nicht. Die benutzen zwar Mittel als Instrumente, um sich was zu organisieren, Probleme zu lösen, aber die stellen kein Werkzeug hin. Kurz gefasst ist es das, was den Menschen vom Vieh unterscheidet. Indem die angefangen haben, Mittelbedeutungen, also bestimmte Gegenstände wurden nicht mehr einfach genutzt, weggeschmissen, sondern für einen bestimmten Zweck gemacht, um vorsorglich sozusagen sich auf solche Probleme zu beziehen. Dadurch gab es eine... Och Mann, ey, das nervt ja hier. Ein Sprung. Denn Erfahrungsweitergabe und Lernfähigkeit geschehen dann nicht mehr über Nachahmung, sondern über die Bedeutung von Gegenständen, von Werkzeugen. Damit verändern sich auch die Sozialbeziehungen der Menschen. Die Mittel werden zum Medium zwischen Menschen. So eine Axt, wenn ich weiß, was damit gemacht wird, und das, die Bedeutung, die da drin, die ich kapiere, dann weiß ich, was ich damit tun kann und kann es für den Nächsten lassen. Das heißt, das ist die verallgemeinerte Form. Ich kann damit Vorsorge treiben für eine Notlage. Situation. Sozusagen eine Zukunftsinvestition, wenn man so will. Es kollektiviert sich, das ist ein schöner Begriff, Kollektivierung dieser Mittel. In dieser Phase vergesellschaften sich die biologischen Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen, womit Biologisches und Gesellschaftliches keinen Gegensatz mehr bilden. Revolution. Ohne Chance. Mit dem Dominanzumschlag zur gesellschaftlichen Form der Lebensgewinnung ist damit Essig. Wenn dem aber so ist, dass sich so ein System herausgebildet hat, dann stehen Menschen keiner unmittelbaren Umwelt gegenüber, sondern ihre Existenz ist gesamtgesellschaftlich vermittelt. Nicht jeder Einzelne muss dazu beitragen, Gesellschaft zu erhalten, sondern nur ein ausreichend großer Teil. Produziert ihr Nahrungsmittel? Wie esst aber jeden Tag? Braucht ihr Betten? Ihr müsst aber arbeiten. Ihr müsst dafür euren Geld zahlen. Scheiß. Das heißt, das Ganze erhält sich, auch wenn ich oder du oder sie persönlich dazu keinen Beitrag leisten. Und wir werden dann trotzdem mitmachen. Ja? Gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit. Frigga Haug hat das, finde ich, ganz schön gemacht hier. Wenngleich die einzelnen Gesellschaften wiederherstellen müssen, indem sie ihr Leben erhalten, überlebt doch Gesellschaft, wenn Menschen sich selbst vergessen, zu wenig schlafen, essen, lieben und genießen und schließlich krank werden und sterben. Und sie überlebt selbst dann, wenn Einzelne sich parasitär verhalten. Die Menschen sind also aufgrund ihrer natürlichen Möglichkeiten in der Lage, sich zu vergesellschaften. Das können nur Menschen. Sich in diese Prozesse hineinzuentwickeln und ihre Lebenstätigkeit über Bedeutung zu vermitteln. Die Geschichte ist also nicht eine, die durch genomische Veränderungen jetzt und hier stattfindet, sondern Veränderung von Lebensbedingungen, unter denen die Menschen leben und sie aber tagtäglich überherrschen. Ein zentraler Punkt, der ganz viele Voraussetzungen macht und vielleicht auch der zentrale Punkt ist gegenüber anderen psychologischen Ansätzen, die behaupten, dass die menschliche Natur antigesellschaftlich ist. Oder dass Gesellschaft und Natur des Menschen ein Gegensatz bilden. Hiermit wäre grundgelegt, es ist nicht so. Gibt es Fragen hierzu? Das ist ein wichtiger Punkt, gesamtgesellschaftliche Vermittlung. Ich habe noch eine Frage. Also, ist uns ganz klar, der Sinn und Zweck dieser funktionalen Ressourcen ist die Entwicklung von allgemeinen Begriffen. Das war ja irgendwie, du meinst, das ist ja aktuell, weil es daraus wurde, man keine Begriffe nehmen kann. Und jetzt. Ich kann daraus natürlich Begriffe nehmen aus der aktuellen Empirie, indem ich sie beobachte und beschreibe, so ist es voll zu seinen Begriffen auch gekommen. Aber man weiß nicht, ob man damit die gattungsspezifischen Merkmale des Menschen erfasst. Und wenn es um das Psychische geht, ist das ja schon wichtig. Das heißt, ich müsste eine Methode haben, wo ich sage, an historisch-empirischem Material kann ich belegen, wo Menschen angefangen haben, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und weiterzuentwickeln und was sozusagen zu ihrem Repertoire gehört. Zum Beispiel Werkzeuge herzustellen. Wenn Sie das können und darüber über Mittelbedeutung sich die soziale Beziehung verändern, dann heißt es, dass die menschliche Natur der Gesellschaft nicht gegenübersteht, sondern dass die menschliche Natur gesellschaftlich ist. Das kann ich aber nicht beobachten. Ich kann nicht beobachten mit irgendeiner Methode draußen, ob die menschliche Natur eine gesellschaftliche zu sein ist. Natürlich die Gesellschaftlichkeit des Menschen ist ein rekonstruktives Konzept, genauso wie die Gesellschaft selbst. Das muss ich also, kann ich nicht beobachten, sondern es bedarf theoretischer Anstrengung, um zu gucken, was ist das für ein Ding, Gesellschaft. Die historische Empirie sollte den Zweck haben, das sozusagen begrifflich zu belegen, Handmaterial. Das gab es noch nicht. Es gab nur Kunsttheorie. Da fängt das nicht an, die Theorien. Aber es gab keine Methoden, um auf diesem Wege an historischen, empirischen Material zu rekonstruieren. Das Psychische in deinem Raum dazu. In der Einheit von Sie noch jetzt dazu sagen, wie Sie Gesellschaft konzeptionalisieren? Also in welchen Kategorien? Oder ja, können Sie das noch etwas... Die Gesellschaft, ja, wollte ich gerade sagen, genau. An der Stelle ist der Bezug auf Marx wichtig. Wenn das funktionalhistorische Verfahren an seine Grenzen kommt, weil gezeigt werden kann, dass gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit existiert, ja, also der Mensch sich in der Gesellschaft bewegt und diese Gesellschaft mitreproduziert, dann spielen anschließend keine evolutionären Prozesse mehr die Rolle für eine Weiterentwicklung. Dann muss man gucken, wir haben jetzt sozusagen die Ausstattung der allgemeinen menschlichen Möglichkeiten, welche Formen nehmen die an im Hier und Jetzt, unter konkret historischen Verhältnissen. Und da ist marxistische Gesellschaftstheorie ins Spiel gekommen. Zum einen ist die ganze Methode ein Teil des logisch-historischen Verfahrens von Marx und ist so im Prinzip modelliert worden. Zum anderen braucht man Gesellschaftstheorie jetzt, um zu bestimmen, welche Formbestimmtheit dieses System angenommen hat. Das ist ja nicht mehr das einer Zeit, wo wir noch mit Faustkeilen gearbeitet haben und irgendwelche Feuer gemacht haben, sondern wir sind ja jetzt im Hightech-Turbo-Kapitalismus. Der Bezug auf die Gesellschaftstheorie, auf Marx' Gesellschaftstheorie, ist ja nicht zwingend. Die haben das aber so gemacht. Das ist eine Entscheidung. Und da wird Gesellschaft eben grob konzeptualisiert, auch in der GdP findet man das, der letzte Kongress ging in die Richtung, 97, dass wir unter kapitalistischen Verhältnissen leben. Und das ist geprägt, dieses Verhältnis ist geprägt von einem Klassenantagonismus. Es gibt Produktionsmittelbesitzer und es gibt Leute, die das nicht besitzen. Und die müssen ihre Haut zum Markt tragen. Das heißt, dieses Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital ist ein widersprüchliches. Das geht das in die Richtung, in deine Frage? Okay, das wäre dann eine materialistische Sichtweise. Genau. Sehr eine materialistische Sichtweise. Wir sind jetzt an dem Schnittpunkt, wo quasi die Gesellschaftstheorie erst ins Spiel kommt, ne? Das ist der Punkt, um zu sagen, wir haben die gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit, die beschreibt das Mensch. Wir haben diese Vermitteltheit, die beschreibt sozusagen grundlegend den Mensch-Welt-Zusammenhang und ist der Bezugspunkt für eine Fassung des Psychischen, die das nicht außer Acht lässt, nämlich wie gesellschaftlich Objektives und individuell Subjektives miteinander vermittelt ist und wie das dann im Erleben und Verhalten fassbar werden kann. Vermittelte Existenz, arbeitsteilige Gesellschaft. Wir müssen ja auch so ein bisschen für unsere eigene Reproduktion sorgen, das ist quasi eine Notwendigkeit. Und um die Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit aufzuheben, wäre es total nett, wenn einige Leute, so fünf, sich bereit erklären könnten, nach diesem Vortrag sich zum Schnibbeln für das Essen heute Abend bereit zu erklären. Nicht? Also Möglichkeitsbeziehung, man kann sagen, ja, mache ich nicht. Müssen nicht alle machen, aber zumindest einige müssen es machen, sonst klappt das mit der Reproduktion nicht. Wäre die Frage, wer da Lust drauf hätte oder sich verpflichtet fühlt. Wie heißt du? Du bist Ansprechpartner? Nein, ich habe mich bereit Gute. Erklärt, zu organisieren für die Person, die das Kochen organisiert. Formale, konkrete Arbeit, ne? Das ist arbeitsteilig. Ja. Wo muss man sich hinwenden, wenn man Paprika schneiden will? Es geht um Kürbisse, aber auch handlich. Am Infopoint dann, nach der Veranstaltung. Am Hörsaal. Das wäre total nett, genau. Okay. Danke. Ich muss es jetzt kurz machen. Das eine hatten wir schon. Die Möglichkeitsbeziehung ist sozusagen menschlich universal. Man kann sich immer bewusst verhalten zu, aber differenziert wird es jetzt zur doppelten Möglichkeit unter konkret historischen gesellschaftlichen Bedingungen. Und wenn ich das differenzieren will und nicht sage, die allgemeinsten Merkmale, die ich herausgefunden habe, die haben überall Geltung, egal ob im Kapitalismus, Feudalismus oder sonst wo, dann brauche ich dazu eine theoretische Fassung von Gesellschaft. Und das wäre im Prinzip der Ansatzpunkt deiner Frage. Es ergibt sich nämlich jetzt hier ein bestimmter Widerspruch. Mit dieser Möglichkeitsbeziehung, dass ich kann mich verhalten, kann handeln, kann es auch lassen, ergibt sich bei gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit jetzt ein Problem. Ich kann nämlich immer sagen, ich kriege nur Verfügung über meine Angelegenheiten, wenn ich auch über die gesellschaftlichen Bedingungen verfüge. Ja? Gesellschaftliche Bedingungen sind marxistisch aber auch geprägt als Herrschaftsverhältnisse und Machtverhältnisse. Das heißt, ich kann das nicht einfach so, ohne zu erwarten, dass das Konsequenzen und Sanktionen, dass es Befugte gibt, die mich dafür abledern. Muss ich mit rechnen. Das heißt, hierzu brauchen wir den Begriff der Handlungsfähigkeit. Ich bin in jeder Situation vor die Alternative gestellt, die Menschen in ihrer gesellschaftlichen Lage verfügbare Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, sich mit den Beschränkungen zu arrangieren oder mit anderen zu versuchen, die allgemeine Verfügung über die Handlungsmöglichkeiten zu erweitern, indem die gesellschaftlichen Bedingungen verändert werden. Das ist die zentrale Alternative innerhalb dieses Konzepts Handlungsfähigkeit. Ganz kurz gefasst, Handeln unter gegebenen Bedingungen, damit auch unter den Machtbedingungen und Herrschaftsverhältnissen, oder ein bedingungsveränderndes Handeln, das versucht, diese Machtverhältnisse und Herrschaftsverhältnisse mitzuändern. Um Verfügung darüber zu erlangen. Beispiel. Wenn du nicht mehr Lohn arbeiten möchtest, weil der Mehrwert, der von dir und gesellschaftlich produziert wird, von den Produktionsmittelbesitzern einkassiert wird, also privat angeeignet, müsstest du diese ökonomische Struktur mit anderen zusammen umgestalten. Das kann man nicht alleine. Wolltest du das Beispiel? Eine andere Sache. Sammy. Wenn die Mutter möchte, dass Sammy sich ihr gegenüber anders verhält, dann muss sie mit ihr in einen Diskurs treten und nicht versuchen, sie besser zu bestrafen. Wenn sie versucht, unmittelbar Sammy zu dem zu bewegen, was sie ohnehin soll, also was Sammy will, was sie versuchen soll, dann wird sie versuchen, Kontrolle auszuüben und Macht auszuüben. Versucht das also in dem Rahmen, verändert aber den Rahmen nicht. Um den Rahmen zu verändern, müsste sie ihr eigenes Verhalten reflektieren und damit auch praktisch Änderungen vornehmen. Damit wäre der Bedingungsrahmen geändert. Man muss also nicht jedes Mal Revolution machen. Man kann auch teilweise in sozusagen Infrastrukturen, im Nahraum, Änderungen vornehmen, indem ich das gegen den Strich bürste und eine andere Praxis an den Tag lege. Es geht nicht jedes Mal bei diesem Verhältnis um Revolution. Es geht nur darum, dass allgemein bestehen bleibt, Bedingungen über Gesellschaft, Bedingungen und Verfügung über die Dinge, die mir wichtig sind, bekomme ich nur, indem ich auch Verfügung habe über Gesellschaft. Ja. Ja, aber das ist auch die Frage, von welchem Interesse sind bestimmte Bedingungen denn da? Also es ist schon, also zum Beispiel auch was Uni-Verhältnisse angeht, zum Beispiel so, dass ich mich nicht unbedingt mit dem Dekan setzen kann und über gemeinsame Interessen der Struktur, strukturell neu gestaltet der Universität diskutieren kann, weil er ganz andere Interessen hat als ich. Ja, man kann schon mit ihm diskutieren. Man kann mit ihm diskutieren, ja. Aber ändert wird sich dann nicht. Nee, da hat man ja bestimmte historischen Kursen auch. Ja. Aber nichts anderes sagt es. Ja. Verfügung über meine Bedingungen erhalte ich nur, indem ich auch Verfügung über die Gesellschaft habe. Wenn das nicht so ist, sind wir machen Probleme. Nee, die Alternative ist nicht, den Dekan auszuwechseln, beim nächsten Dekan. Nee, das war auch jetzt nicht, es ging ja nur um das Machtverhältnis, das nochmal deutlich zu machen. Also, das ist. Es geht um Macht- und Herrschaftsverhältnisse, nicht nur um Entscheidungen, ob ich das so oder so denke. Aber manchmal geht es auch darum, wie ich das denke und praktiziere, weil dann verändert sich auch Bedingungen. Wollt ihr es noch genauer? diese Handlungsfähigkeit als Verfügung über subjektiv relevante gesellschaftliche Lebensbedingungen muss differenziert werden. Bisher haben wir ja noch nichts gehört über Vergangenheit, Biografisches, über mein Können, über das, was ich an Erfahrungen habe, über die Dinge, die sich in mir in meiner Verfügung entziehen, körperliche Prozesse zum Beispiel. Kommt drauf an, ich weiß, aber atmen zum Beispiel. Ich kann bewusst atmen, aber ich kann Schmerz zum Beispiel, wenn ich Schmerzen habe, den kann ich vielleicht mit viel Training beeinflussen, aber das ist etwas, was in mir geschieht. Ja? Das ist sozusagen Kapazität. Ich kann den Zahnschmerzen haben, wenn ich auch nehmen werde oder weggehen, aber das kann wahrscheinlich schwierig werden, dass das passiert, wenn ich ihn weggehe. Das behandeln kann. Potentialität ist all das, was dem Individuum in erster Person, also bewussten Verhalten gegenüber Handlungsmöglichkeiten gegeben ist. Potentialität. Hingegen, Faktizität ist im Begriff der Vorgänge dritter Person, an und in mir, welche Handlungsmöglichkeiten des Individuums festlegen und begrenzen, die ich bedinge. Begrenzen. Sich meiner bewussten Verfügung entziehen, ihr widerstehen. Was passt da rein? Vorgänge dritter Person in und an mir, über die ich keine volle bewusste Verfügung habe, ist unbewusst. Da gehört es rein. Also Handlungsfähigkeit reflektiert sehr wohl, dass es in diesen Risiken, mit denen ich konfrontiert bin und die gesellschaftlich vermittelt sind, dass es da Biografisches gibt und dass es Dynamisches gibt und dass dieses Dynamische auch ein Wort hat. Das sind die Vorgänge dritter Person in und an mir. Damit in dem Spannungsverhältnis Potentialität, nicht alles ist mir möglich, Faktizität, ich werde auch begrenzt, mein Verhalten wird teilweise mehr festgelegt, aber nicht nur. In diesem Spannungsverhältnis sollte man Handlungsfähigkeit konzipieren. Und dem trägt Holzkamp Rechnung, indem er sagt, das ist personale Handlungsfähigkeit, aber nur relativ. Wo ist es? Nächste Folie, wa? Situativen personalen Proben. Was ist in der Umgebung möglich? Was ist in mir möglich und unmöglich? So, da ist es. Kurz gesagt, eigentlich sollte ich das nochmal ausmachen. So lehrerhaft, ne? Ich lasse es lieber an. Sagt euch das was. Berliner Zeitung, Magazin, kommen ja viele wahrscheinlich von außerhalb. Selbstmordattentäter haben. Schaden die sich selbst? Nein. Schaden die anderen? Ja. Sich selbst aber nicht, weil? Die wollen das. Scheiße. Das müssen wir löschen. Das ist so deep drauf. Dieses Materiale a priori ist die einzige Setzung innerhalb der kritischen Psychologie. Deswegen ist sie auch zu einer gewissen Berühmtheit gemacht. Diese Setzung ist im Prinzip wenig diskutierbar, macht wenig Sinn, das zu diskutieren. Weil, wenn es schon eine Setzung ist, dann kann man sagen, ja, die ist nicht so gut. Aber die hat ja eine gewisse Funktion, die erfüllt ja eine Aufgabe. Gegenbeispiele sind bei der Setzung eigentlich unsinnig. Hier geht es jetzt darum, dass dieses Konstrukt, das a priori braucht, kürzeste Form ist, wo vom Schaffung meiner Interessen, wo ich sie erfahre, meiner Umgebung, kann ich mir nicht bewusst selbst Schaden zufügen. Vielleicht kann ich kurzfristig gegen meine Interessen verstoßen. Nee, langfristig gegen meine Interessen verstoßen. Aber ich kann mir damit nicht bewusst Schaden. Jetzt kommt eigentlich in allen Mailingforen, die ich bisher erlebt habe, Gegenbeispiele. Was ist denn mit Selbstmord? Was ist denn mit Rauchen, mit schlechtem Essen? Was ist mit selbstverletzendem Verhalten? Sind das Beispiele dafür, dass ein Interesse des Subjekts außer Kraft gesetzt ist? Dass das nicht gewollt, gewünscht, sinnvoll ist? Essstörung. Jemand, der an einer Essstörung leidet, ständig isst, sich wieder erbricht, dem zu sagen, das macht aber keinen Sinn, was du machst. entscheidet sich das selbst. Bringt irgendwie wenig. Es macht ja sehr wohl Sinn. Und es schadet vielleicht auch langfristig, also es hat ja körperliche Folgen, ne? Dass zum Beispiel sich halb tot und man hat auch körperliche Folgen. Aber trotzdem ist es das, was das Subjekt in seiner Situation will. Wollt ihr es noch laut lesen? Ich? Nein. Nein, gut. Reicht. Wenn wir das nicht hätten und annehmen könnten, dass Menschen sich bewusst Schaden zufügen, dann würde das Kommende zusammenbrechen. Dann funktioniert nämlich nicht mehr das Konzept restriktive verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Davon werdet ihr schon mal gehört haben, oder? Hallo. Das ist ein Konzept, um ausgehend von dieser doppelten Möglichkeit, bedingungsveränderndes Handeln, Handeln unter Bedingungen, angesichts gegebener Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Diese Alternative, handle ich so oder anders, in Ansehung meiner Interessen, zu konzipieren. Immer dann, wenn ich Probleme bewältigen muss, muss ich Handlungsintentionen entwickeln. Haben wir bei Moros schon gelesen und gehört. Das nächste ist, sofern ich mich arrangiere mit den gegebenen Machtverhältnissen und auf Versuche der Erweiterung meiner Handlungs- und Lebensmöglichkeiten vielleicht aus Angst verzichte, legt dies eine in sich widersprüchliche Problembewältigung auf eigene Kosten. Soll heißen, diese intrasubjektive Handlungsalternative, die ist nicht, beschreibt keinen Widerspruch zwischen restriktiv und verallgemeinert. Das ist nicht der Widerspruch, das ist sozusagen die Entwicklung. Der Widerspruch besteht nur auf einer Seite, nämlich der restriktiven. Und warum das so sein soll, das wird hier begründet. Widerspruchsverhältnisse bestehen nicht zwischen diesen Begriffspolen, restriktive verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Die Widersprüchlichkeit liegt in dem Pol der restriktiven Handlungsfähigkeit, weil ich da versuche, bei Anerkennung der gegebenen Macht-, Unterdrückungs-, Herrschaftsverhältnisse meine Probleme zu lösen, und zwar unmittelbar, ohne Einfluss zu nehmen auf diese Bedingungen, indem ich das, wie es anschaulich mir erscheint, für alles nehme und nichts weiter dann tue. Das ist der Widerspruch. Weil so kann ich langfristig keine Verfügung gewinnen. Ute Osterkamp hat gedacht, damit liefere ich mich aus. Ich mache mich sogar zum Komplizen derjenigen, die an meiner Unterdrückung Interesse haben. Damit kann ich meine Mitverantwortung für dieses Handeln nur leugnen. Komplizenschaft steht nahezu Selbstfeindschaft. Das ist der Grund, warum es Selbstfeindschaft geben soll, im Sinne eines dynamischen Abwehrvorgangs, dass das, was ich mir an Schaden zufüge, nicht bewusst sein kann. Wenn ich das a priori nicht hätte, funktioniert das Konzept nicht. Aber da kann ich mir doch gerade bewusst Schaden zufügen. Oh. Weil das kann mir bewusst sein, und trotzdem weiter sagen, wie ich habe. Ja, jetzt, wo wir 10 Minuten darüber gesprochen haben und du sagst, angesichts einer konkreten Alternative, soll ich mir das bieten lassen von meiner Freundin, dass sie mich ständig betrügt und leidet so sehr darunter, oder wirklich das Gespräch? Und das Gespräch ist das Restriktive, dass ich jetzt, das geht ja darum, dass ich anderen Personen gegenüber restriktiv bin, auch nee. Nach unten. Gut, dass du sagst, genau. Anderen gegenüber restriktiv sein, so kann man es natürlich als Beschreibung funktionieren. Du kannst es verwenden, oder? Ja, dass ich meine Handlungsmöglichkeiten erweitere, indem ich anderen, wo ich die Möglichkeit habe, zwar meinen Kindern Schaden oder an denen meine Machtspiele stelle. Ah, ich verstehe. Du meinst, dass die Vorgehensweise mit den Kindern zum Beispiel restriktiv funktional ist. Dass man also sagt, ihr Kinder müssen 5 Uhr ins Bett, weil ich habe jetzt nämlich die Schnauze voll und ich will jetzt hier meine Ruhe haben. Und die Kinder aber keine Ruhe nehmen. Hm? Oder beziehungsweise, dass ich da erweitere Handlungsmöglichkeiten, indem ich in dem System bleibe und meine Untergebenen schlecht behandle, weil ich meine eigenen Handlungsmöglichkeiten, also weil ich sie sozusagen im positiven, aufklärerischen Sinne verändere, sondern im negativen Sinne. Du hast mich da nicht drauf. Und dann kann ich das ja bewusst weitermachen, obwohl mir das klar ist. Das kannst du machen? Aber damit würde ich behaupten, jetzt um bei dem Beispiel der Kinder zu bleiben, zersetzt das die Beziehungsqualität zu den Kindern. Du erntest mit dieser Vorgehensweise, die ja eine Machtausübung ist, eine Unterdrückung kindlicher Bedürfnisse? Widerstand. Diesen Widerstand willst du aber nicht. Möglicherweise schaukelt sich das dann auf und eskaliert. Du müsstest zu immer drastischeren Mitteln greifen. Und diese drastischeren Mittel sind wiederum nicht verallgemeinerbar, sind nicht allgemeine Interessen. Weil die Kinder das ja nicht wollen, deswegen machen die ja Ärger. Also müsstest du einen anderen Weg finden, um da rauszukommen. Die Entscheidung, ich zwinge meine Kinder zur Ruhe, weil ich die brauche, aber nicht die, da wird es, glaube ich, brenzlig. Das ist der Punkt, wo man sich fragen kann, kann ich das wollen? Ist es das, was jetzt funktionieren kann? Wie könnte es anders gehen? Bei der Frage, wie könnte es anders gehen, und du den Standpunkt der Kinder mit reflektierst und deren Interessen und Wünsche, da wäre die Perspektive zu dem zweiten Teil. Wenn mir diese restriktive Vorgehensweise gegen meine Abwehr durchschaubar wird, dann kann ich versuchen, das Machtrepräsentanzen wäre es in dem Sinne du. Ja? Kinder haben auch Macht, können ja auch Widerstand leisten. Das aufzulösen und anders zu machen. Darum wird es gehen. Wenn ich Menschen kategorisiere und einteile in restriktiv Handelnde und vor allem meinert Handelnde, was habe ich dann von dem Konzept? Nichts. Dann habe ich Leute kategorisiert. Warum sie nicht bewusst ist, weil das Abwägung sagt, das geht nicht. Okay, aber wenn es doch nicht durchschaubar ist, dann wird es ja bewusst. Dann soll es ja aufhören. Das ist ja die Idee. Ja, aber das tut es ja nicht. Das ist die Frage, ob es das nicht tut. Könnte ja sein, weil dir das bewusst ist, dass du trotzdem deine Kinder jetzt selber weiter so behandelst. Ist das ein Widerspruch in der Psychologie? Aber dann machst du ja was, wo dir bewusst ist, dass es selbst dir auch selbst schadet. Das heißt, ich handle wieder besseres Wissen. Ja. Ja, was mache ich mit dem wieder besseres Wissen? Warum handelst du dann nicht mit diesem A priori? Ich handle dann nicht mit dem A priori, weil das meine Abwehr nicht zulässt, dass ich das anerkenne. Ich müsste dann auch bewusst Konzepte wie Unbewusstes und Verdrängung wenigstens. Genau. Dann müsste ich es ins Unbewusste verdrängen. Du hast es gemacht. Kann allerdings anders definiert sein als in der Psychologie. Ja, wo die Dynamik dieser Welt. Also will das sagen, dass dieses materielle Abwehr nicht aufhört zu existieren, sondern dass es in dem Moment eigentlich nur weggeschoben wird. Was aber nicht bedeutet, dass damit diese Sätze in Frage gestellt werden würden, nur weil solche Fälle existieren. Richtig. Und es würde erklären, dass obwohl es solche Fälle gibt, die dann nicht ohne Verdrängung und Abwehrprozesse auskommen, das a priori nicht aus der Kraft gesetzt ist. Wenn mir bewusst wird, jetzt mal ganz einfach gesprochen, dass das, was ich mit meinen Kindern da mache, scheiße ist, nur weil ich Ruhe habe, und ich auch einen anderen Weg dazu benennen kann, dann ist okay. Das heißt nicht, dass ich es das nächste Mal nicht wieder tue. Das heißt es nicht. Immer wieder. Intrasubjektive Handlungsalternativen in jeder Situation, in der ich ein Problem lösen muss. Immer wieder. Man kann sich mit dem Kram nicht immunisieren. Ich muss trotzdem Entscheidungen treffen und Probleme bewältigen. Ich kann mich nicht impfen lassen gegen Probleme, indem ich sage, jetzt lasse ich die Restriktive auf alle Mann, auch die Arme tätowieren und dann klappt das ein für alle Mal. Das wird nicht gehen. Abwehrverdrängung sind dynamische Prozesse, die ja auch Verknüpfungen, dissoziierenden Charakter haben. Und so es kann ja sein, dass ich dem da gar nicht rankomme, so ohne weiteres. Beispielsweise bei Traumatisierten. Weil es zu große Angst macht. Teile der Abwehr sind ja selbst auch unbewusst, als man sagt, freut. Und trotzdem bleibt die Alternative erhalten. Was mich immer verwirrt hat, ist, wenn die Rede von Machtrepräsentanzen und Herrschaftsverhältnissen oder Kapitalinteressen die Rede war, dann hatte das so wenig Bezug zu dem, was man so tagtäglich erlebt. Man denkt dabei immer so in großen Zusammenhängen. Also mir ging es so. Ich habe dabei immer so in großen Zusammenhängen gedacht. Wir üben ja Macht aus. Auch wenn wir nicht Revolution machen, also wir brauchen eine Familie, eine Beziehung, die mit dieser Abhängigkeitsverhältnis, mit diesem Zentralverhältnis, kommt gleich noch kurz. Ja? In Anbetracht der Zeit? Ich hänge, aber ich weiß sehr nicht genau, warum ich mich an einer Phase von Springer Haufen, nämlich der Lust an der Unterwerfung. Ich weiß nicht genau, warum ich da so dran hänge, wahrscheinlich, weil ich dieses a priori noch nicht ganz verstanden habe, aber vielleicht kannst du irgendwas dazu assoziieren. Also zu dieser Lust, nämlich sich eigentlich, also mit den herrschaftsförmig gegebenen Handlungs- und Lebensmöglichkeiten zu arrangieren, damit de facto eigentlich die Handlungsmöglichkeiten zu reduzieren. Also sie schreibt ja über Frauen, die Schönheitsarbeit leisten und dabei das Gefühl haben, zu empfinden haben, ihren eigenen Handlungsspielraum zu erweitern, Autonomie empfinden, wo ja eigentlich auch so ein Widerspruch da ist. Also, ich muss gestehen, ich kenne diesen Begriff nicht. Ich vermute aber mal, dass er bei Frigga Haug einfach nur ein Ear- und Eyecatcher sein sollte. Das ist ein widersprüchliches Begriffspaar. Wieso soll Unterwerfung Lust machen? Und da hast du einen Aufhänger und guckst ihn genauer an. Kennt jemand das Konzept von dir? Ich kenne es nicht. Nein, es geht genau um den Widerspruch sozusagen einer Unterwerfung an normalisierte Handlungsmuster. Wo man, wenn man hinschaut, sagen würde, das reduziert ja die Handlungsmöglichkeiten, aber wo die Betroffenen sozusagen dann erzählen, sie haben ja das als Erweiterung ihrer Handlungsmöglichkeiten empfunden, also zum Beispiel das Weinen reduzieren oder dass sie schön machen und das Gefühl haben, man hat ja genau die Autonomie gesteigert. Würde ich mich nicht einmischen, wenn das jetzt. Das wirft die Frage halt auf, wann ist etwas ein Problem? Ja, oder wann kann man davon sprechen, dass die eigenen Handlungsmöglichkeiten vergrößert werden? Also, was nicht von der Frage. Weder in der Politik noch in der Forschung ist es gerechtfertigt, sich gegen den Willen der Betroffenen in ihr Leben einzumischen. Etwa mit dem Argument, man wüsste besser, welche Probleme die Menschen in einer bestimmten Lage haben müssten, als diese selbst. Eine andere Frage ist jedoch, wie weit es wirklich gelingt. Nee, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, das ist so mein Prinzip, was Stefan auch sagt. Die Psychologie hat sich rauszuhalten, wenn sie von den und wenn das in gesellschaftlich problematischen Äußerungen sich zeigt, der Faschist, der irgendwie in der Masse sich wohlfühlt, das nicht problematisiert, dass er mit seinen irgendwie rassistischen Ansichten jetzt auch eigentlich seine Handlungsmöglichkeiten ja wahrscheinlich beschränkt, sondern das eher als Erweiterung seines Möglichkeitsfeldes irgendwie sieht, wie geht man damit und da der. Ich finde, das sind gute Fragen, auch wie du da gehst. Ich fühle mich jetzt ein bisschen unwohl, weil wenn wir jetzt wie so eine Diskussion, dann bin ich derjenige, der vielleicht gar nicht so viel dazu sagen kann und die anderen sehr wohl. Und ich erhebe mich dann hier zu dem Tutor, der das alles erklären soll. Es fällt mir nur auf, dass wir dann Widerstand leisten können, wenn der Faschist das nicht ansieht. Und auch für den Faschisten gibt es diese Handlungsalternative. Auch für den. Ja, aber ich muss. Naja, müssen wir vielleicht in der AG diskutieren. Okay. Das waren die wichtigsten Sachen bisher. Ich habe euch zur Praxisforschung das jetzt vorenthalten. Es gibt hier noch Instrumentalbeziehungen, Subjektbeziehungen. Deuten, begreifen. Nehmen wir mal einen. Wir haben ja jetzt erkannt, Handlungsfähigkeit, personale Handlungsfähigkeit ist eine Ausgestaltung der Möglichkeitsbeziehung. Ne? Die ist nur relativ, diese Handlungsfähigkeit, weil es sowohl Dinge gibt, die mir ermöglicht sind, Potenzialität, als auch Dinge, die sich mir entziehen, Faktizität. Deswegen ist diese personale Handlungsfähigkeit relativ. Bezieht auch meine Geschichtlichkeit mit an. Dieses Konzept der Möglichkeitsbeziehung als universale Möglichkeit, die ist gesellschaftstheoretisch spezifiziert worden. Und dann kommen wir zu diesem Begriffspaar in dem 7. Kapitel in der GDP. Das ist der Funktionsaspekt des psychischen Motivation, Emotion, Kognition. und Implikationen für die Sozialverhältnisse als Instrumentalverhältnisse und Subjektbeziehungen. Ich nehme jetzt mal nur noch diesen einen raus, dann hören wir auf. Dann würde ich vorschlagen, inwieweit werden fremdgesetzte Anforderungen so verinnerlicht, dass ihr Ursprung in Machtherrschaftsverhältnissen nicht mehr erkennbar wird? Das gelingt mir auch in der Schule. Anforderungen, die an mich gestellt werden, so zu verinnerlichen, dass ich mir wenigstens ein bisschen vorgeben kann, wie in meinem Interesse. Oder in der Uni. Will ich Anstrengungen leisten, ich muss durch die Prüfung, also muss ich den Scheiß lernen. Ich muss da durch. Die andere Seite als Alternative dazu wäre, wenn mir das klar wird und erkennbar wird, wie gehe ich mit diesen fremdgesetzten Anforderungen um? Erstmal muss ich sie unterscheiden können. Ob ich die Prüfungsordnung abschaffen kann, ist eine andere Frage. Wenn aber die Prüfungsordnung und das Notensystem scheiße ist für mein Lernverhalten, ist die Alternative nicht, es nicht abzuschaffen. Langfristig eigentlich nicht. Allein machen sie dich ein. Drei Aspekte für Motivation sind wichtig. Mit meinem Beitrag leiste ich etwas, um meine Position, also meine Lage zu verbessern. Ich kann das in Denkformen abbilden. Es gibt diese Möglichkeit. Und dann tue ich das. Ja. Die Handlung. Steht die Handlung in meinem Interesse? Also jetzt trägt sie dazu bei, dass ich Verfügung nehme. Gibt es diese Handlungsmöglichkeit? Dann kann ich den Zusammenhang zwischen meinem Handeln und dem Ziel denken. Abgeben. Ja, in welchem Modus befindet sich die Sammy? Über die Sammy steht da ja überhaupt nichts. Ist egal. Die Sammy weist die Anforderungen zurück. Zum Beispiel geht Sammy nicht mehr zur Schule. Jetzt könnte man sagen, oh, das ist aber potenziell selbstschädigend, weil sie ja nicht. Ist es aber in dem Falle nicht, weil sie den Leuten gemobbt und sagt, das halte ich nicht mehr aus. Wenn ich weiter zur Schule gehe, dann muss ich mich diesem Dilemma, diesem Spießrutenlauf jedes Mal wieder stellen. Mache ich nicht. Die Alternative für Sammy wäre, zu gucken, ob es kein wie sie gemeinsam mit ihren Eltern, mit Freunden, Freundinnen Einfluss darauf nehmen kann, dass das Spießrutenlaufen aufhört. Und wenn sie das denken kann, es gibt diese Möglichkeit, und sie antizipiert, ah ja, wenn ich so vorgehe, dann könnte das aufhören, dann tut sie das nicht. Wenn sie das nicht kann und einfach davon abhält, kriegt sie auch eine Entscheidung. Ich würde das nicht erzwungen, inneren Zwang nennen, weil da ist der äußere Zwang recht sichtbar, recht deutlich, ja. Aber wenn sie anfängt, sich zu erzählen, ach, Schule brauche ich ja auch gar nicht, das ist ja Unsinn, tut sie aber nicht, dann wäre das so eine Art von verinnerlichter äußerer Zwang. Oder sie würde sich den Schlägern da anpassen. Worum würde ich es denken? So, das müssen wir lassen. Das können wir vielleicht in der AG machen, das taucht wieder auf.